Hör mal zu, jetzt geht es los. Mach die Ohren auf ganz groß. Diese Stadt ist alt und weise, voller Geschichten, voller Reise. 2000 Jahre im Strom der Zeit. Willst du sie entdecken, dann sei bereit. Hörst du der Schritte leisen Klang? Sie kommen aus der Vergangenheit und ziehen in unsere Lieder ein. Jede Mauer flüstert leid. Hör still, was Neues dir zeigt. Und jede Straße ruft zu dir. Magst du Geheimnisse? Dann folge mir! Hallo Kids, hört alle her! Jetzt wird's spannend und zwar sehr abenteuerlich. Geheimnisvoll, Legenden finden alle toll. Lachen, Spannung, Grusel, Schrei. Für jeden ist was mit dabei. Hallo Kids, passt gut jetzt auf. Die Reise nimmt jetzt nicht. Die Legenden warten schon auf dich. Römer marschieren Schild an Schild, am Rhein ein prächtiges Lagerbild. Auf dem Münster der Quirinus wacht, gibt auf Neuss und seine Kinder Acht. Drachenboote auf dem Rhein, das werden wohl Normannen sein. Trommeln in der Morgen von Belagerung. Aus dem, was früher wirklich war, wird eine Sage. Wunderbar! Hallo Kids, hört alle her! Jetzt wird's spannend und zwar sehr abenteuerlich. Geheimnisvoll, Legenden finden alle toll. Lachen, Spannung, Grusel, Schrei. Für jeden ist was mit dabei. Komm doch mit, zöger nicht! Tibor, freches Grinsen, rotes Haar, barfuß, flink und immer da, wo Hilfe gerade dringend ist, mitten in Gefahr und Finsternis. Mit schlauen Streichen viel Humor geht er gegen Feinde vor. Und Matthias Fetzer schlau und frei, listig, mutig, blitzgescheit. Als junger Räuber kam er weit, mit Mut und Köpfchen jederzeit. Hat der Ment auch nicht gewonnen, mit Mut und Klugheit ist er weit gekommen. Nice. Hör die Legenden hier, nice. Komm und folge mir, nice. Wir sind mutig, schlau und frei, nice. Wie sieht's aus, bist du dabei? Hester Jonas, klug und fein, wollte nie eine Hexe sein, Hebamme, kundig, kräuterschlau. Was war es ganz genau? Der dunkle Reiter vom schwarzen Berg tut bei Mond sein finstres Werk. Die Kuh auf Mauern bunt und froh täuscht die Burgunder ebenso. Ein Drache schläft tief unterm Rhein, träumt vom Fliegen ganz allein. Hörst du das Wolfsgeheul im Wald? Der Wolf wünscht Jagd, wild und kalt. Kopflose Reiter, römisch Geister her. Verflucht, der Eisen grinst nach Beute, sucht.